Morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Back again. Wir sind wieder zurück. Talking about lessons from the last moments in the life of Jesus. Hallo? Und sprechen über Lektionen aus den letzten Momenten des Lebens von Jesus. Remember, all of these lessons were vital. That's why Jesus shared them with them. Erinnere dich, all diese Lektionen sind lebenswichtig. Deshalb hat Jesus sie mit ihnen geteilt. So we're still in John chapter 14. Wir sind immer noch in Johannes 14. Jesus begins the whole talk about the Holy Spirit in a very, very wonderful way. Jesus beginnt das ganze Gespräch über den Heiligen Geist auf sehr, sehr wundervolle Art und Weise. You know, in the AV, the Authorized Version, it says, if you love me, you keep my commandments. In der King James Version Bibel heißt es, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. You know, and of course, there's no way that you can say you love God if you don't do what he wants you to do. Du kannst auf keinen Fall sagen, dass du Gott liebst, wenn du nicht tust, was er von dir will. You know, John teaches us that in his epistles. Jesus lehrt uns dies in seinen Briefen. But look how most beautiful the Passion Bible puts this. Schau, wie schön die Passion-Übersetzung dies ausdrückt. 14, verse 15. It says, loving me empowers you to obey my commandments. Johannes 14, Vers 15. Mich zu lieben befähigt dich, meinen Befehlen zu gehorchen. You see, when you really love somebody, it's not hard to do what that person desires to be done. Wenn du wirklich jemanden liebst, ist es nicht schwer zu tun, was die Person wünscht. You know, think about this single thought. Denk über diesen Gedanken nach. How has the old covenant taught us how to obey the commandments? Wie hat der alte Bund uns gelehrt, die Gebote zu halten? Motivated by fear. Durch Angst motiviert. If you do not obey my commandments, all of these curses shall come upon you. Wenn du meine Gebote nicht hältst, werden all diese Flüche über dich kommen. You know, there are people who try to please their partner in marriage because they're afraid, otherwise their partner will reject them. Es gibt Menschen, die ihrem Ehepartner gefallen wollen, weil sie Angst haben, dass der Partner sie sonst ablehnt. That's a very, very ridiculous way of having a relationship. Das ist eine sehr seltsame Art, eine Beziehung zu führen. You know, if we love, truly love passionately and sincerely, wenn wir lieben, tatsächlich leidenschaftlich und ernsthaft lieben, this will empower us to do what pleases the other person. Wird dies uns befähigen zu tun, was der anderen Person gefällt. And Jesus is telling us, look, first of all, it's loving me that empowers you. Und Jesus sagt uns, schau mal, zuallererst ist es die Liebe zu mir, die dich ermächtigt. And then, if you really do love me and empowered, you decide to do what I want you to do. Und wenn du mich wirklich liebst, weil du ermächtigt bist, willst du tun, was ich von dir will. And then Jesus goes back to what he just said before, in a couple of sentences before. Dann kehrt Jesus zu dem zurück, was er vor ein paar Sätzen gesagt hat. He mentions something new. Er erwähnt etwas Neues. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. You know, here is the incredible thing, like, the Holy Spirit didn't really show up before. Hier ist etwas Unglaubliches. Der Heilige Geist hat sich vorher nicht wirklich gezeigt. You know, like, he overshadowed Mary, she got pregnant. Als er über Maria kam und sie schwanger wurde. He came upon Jesus as a dove. Als Taube kam er über Jesus. Then Jesus gave us a little hint in John chapter 7, when he said, the waters flow out of you, so is everybody who's of the Spirit. Und dann gab uns Jesus einen kleinen Hinweis in Johannes 7, als er sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. And they talked about the wind and the Spirit. Dann sprechen sie über den Wind und den Geist. But in all of the mentions of the Holy Spirit, Jesus has never, never, never talked about him in this way. Überall, wo der Heilige Geist erwähnt wurde, sprach Jesus nie, nie auf solche Art und Weise über ihn. Now he's talking to him about, he's talking about him as a person. Nun spricht er über ihn als Person. As a one that is actually very important to come, and that's why Jesus needs to go. Als eine Person, die wirklich sehr wichtig ist, dass sie kommt und deswegen Jesus gehen muss. So some of the most incredible teaching of the Holy Spirit in the whole Bible. Eine der einzigartigsten Lehren über den Heiligen Geist in der ganzen Bibel is in actually this context right here. Steht tatsächlich genau in diesem Kontext. So Jesus said, listen, I'm going to ask the Father and he's going to give you another Comforter, the Spirit of Truth. Jesus sagte, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der Geist der Wahrheit. You know, and Jesus said he will always be with you. Und Jesus sagte, und er wird immer bei euch sein. You know, and he will forever fight with you, and he will help you. Er wird immer bei euch bleiben und euch helfen. You know, the word helper that Jesus uses here is parakleto. Das Wort, das hier gebraucht wird für Helfer, ist parakleto. It's advocate, one who comes to your side to help you. Das bedeutet ein Advokat, der an deiner Seite ist und dir hilft. You know, and then Jesus makes this important teaching that he goes on for quite a while, even in the chapter 16. Und dann bringt Jesus diese wichtige Lehre, dass er für eine Weile weggehen wird, in Johannes 16. And the, you know, he emphasizes that he will be with you, but he will also be in you. Und er betont, dass er mit dir, aber auch in dir sein wird. But look what Jesus says in verse 18 to them. Schau, was Jesus in Johannes 14, Vers 18 sagt. I will not leave you orphan. Ich werde euch nicht für weiß zurücklassen. You know, when Jesus said, I will not leave you orphans, but I will come to you. Als Jesus sagte, ich werde euch nicht für weiß zurücklassen, ich komme zu euch. He just said it is going away, they can't come. Sagte er, dass er weggehen wird und sie nicht mitkommen können. Now he says, I'm going to send him, I'm not going to leave you orphans. And I will come to you. Und nun sagt er, ich werde ihn senden, ich lasse euch nicht für weiß zurück und ich werde zu euch kommen. So Jesus is obviously not talking about coming back to them at his second coming. Jesus spricht offensichtlich nicht darüber, dass er bei seinem zweiten Kommen zu ihnen zurückkommt. Because at the second coming, the disciples have already been in heaven with Jesus for a long time. Bei seinem zweiten Kommen sind die Jünger mit Jesus schon lange im Himmel. So I believe from the context it's very clear that Jesus is coming to them in the form of the Holy Spirit. So glaube ich, dass es vom Kontext her sehr klar ist, dass Jesus zu ihnen in Gestalt des Heiligen Geistes kommt. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because if you look in the context, Jesus told them that the Holy Spirit is the one who will talk about him, who will teach them everything, who will give them whatever they need. Wenn du den Kontext anschaust, sagt ihnen Jesus, dass der Heilige Geist der sein wird, der über ihn sprechen wird, ihnen alles lehren wird, ihnen alles geben wird, was sie brauchen. You know, I like to say it like this. Ich sage es gerne so. The Holy Spirit opens the treasure chest of heaven for us. Der Heilige Geist öffnet für uns die Schatztruhe des Himmels. But Jesus makes two statements. Jesus macht zwei Aussagen, which I personally like to call the Holy Spirit sandwich. Die ich gerne das Heilige Geist Sandwich nenne. He is in you and he is with you. Er ist in dir und er ist mit dir. If he is inside of me and he is with me or around me. Also schau, wenn er in mir ist und wenn er mit mir ist oder um mich herum. Then inside spirit, all around me spirit and I'm in the middle. Geist in mir, Geist um mich herum und ich bin in der Mitte. So if you learn to live surrendered to the Holy Spirit, you will experience everything that heaven has for you. Wenn du lernst, dem Heiligen Geist hingegeben zu leben, wirst du alles erleben, was der Himmel für dich bereithält. You know, how we need to learn to walk intimately with the Holy Spirit. Wie müssen wir doch lernen, in vertraute Beziehung mit dem Heiligen Geist zu gehen? I believe one day I will write a book about the Holy Spirit. Ich glaube, dass ich eines Tages ein Buch über den Heiligen Geist schreiben werde. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.